Erster liebe Freunde, Gott hat uns viel versprochen. Darum wollen wir sauber sein. Wir wollen keine schlechten Dinge tun. Wir wollen Gott ehren. Zweiter nimmt uns wieder an. Wir haben niemandem wehgetan. Wir haben niemanden betrogen. Dritter, ich sage das nicht, um euch zu verurteilen. Ich habe schon gesagt, wir lieben euch sehr. Wir sind zusammen im Leben und im Tod. Vierter, ich glaube an euch. Ich lobe euch sehr. Ich bin sehr getröstet. Ich bin sehr froh, auch wenn wir Probleme haben. Fünfter, wir sind nach Makedonien gekommen. Aber wir hatten keine Ruhe. Wir hatten Probleme, Streit von außen und Angst von innen. Sechster, Gott tröstet die traurigen Menschen. Er hat uns getröstet, als Titus gekommen ist. Siebter, Titus hat uns nicht nur getröstet, weil er da war. Er hat uns auch erzählt, dass ihr ihn getröstet habt. Er hat gesagt, dass ihr mich sehen wollt, dass ihr traurig seid und dass ihr mich liebt. Das hat mich sehr gefreut. Achter, ich habe euch mit meinem Brief traurig gemacht. Aber jetzt ist es mir nicht mehr leid. Zuerst war es mir leid. Aber ich sehe, dass der Brief euch nur kurz traurig gemacht hat. Neunter, jetzt freue ich mich. Nicht, weil ihr traurig wart. Sondern weil ihr eure Meinung geändert habt. Ihr wart traurig, wie Gott es wollte. Darum habt ihr keinen Schaden durch uns. Zehnter, Traurigkeit, die von Gott kommt, ändert das Leben. Das ist gut und man bereut es nicht. Aber Traurigkeit, die von der Welt kommt, bringt den Tod. Elfter, seht, was eure Traurigkeit bewirkt hat, ihr wolltet es gut machen. Ihr habt euch verteidigt. Ihr wart böse auf das Böse. Ihr hattet Sehnsucht. Ihr habt euch sehr bemüht. Ihr habt das Böse bestraft. Ihr habt gezeigt, dass ihr unschuldig seid. Zwölfter, ich habe euch den Brief nicht wegen dem geschrieben, der Unrecht getan hat. Auch nicht wegen dem, dem Unrecht getan wurde. Sondern damit ihr vor Gott zeigen könnt, wie sehr ihr uns liebt. Dreizehnter, darum sind wir getröstet. Wir waren noch froher, weil Titus sich gefreut hat. Er hatte eine gute Zeit bei euch. 14. Ich habe Titus von euch erzählt und euch gelobt. Das war nicht falsch. Alles, was wir euch gesagt haben, ist wahr. Darum ist es auch wahr, was ich Titus über euch gesagt habe. 15. Titus liebt euch jetzt noch mehr. Er denkt daran, wie ihr ihm geholfen habt. Ihr habt ihn freundlich und mit Respekt empfangen. 16. Ich freue mich, weil ich euch immer vertrauen kann.